So also spielt er sich auf, der Teufel, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer und Verwirrer, als wäre er der Herr der Welt. Die alten Ägypter kannten ihn schon in vorchristlicher Zeit als Seth, den Wüstengott der Dürre, des Sturms und der Finsternis. Aber erst Luzifer war ein Geschöpf Gottes, gefallener Engel, Abtrünniger, neben dem mit dem Höllenfürsten Satan und Beelzebub bald eine ganze Sippschaft die Hölle bevölkern sollte.